WDR 5. Neugier genügt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ich kenne das aus meiner Kinderzeit. Das haben meine Eltern mit erhobenem Zeigefinger oft gesagt. Es ging aber eigentlich mehr um das Benehmen. Vor allen Dingen meine Großmutter hat immer gesagt, Kind, halte dich beim Essen gerade. Du wirst es nicht bereuen. Später schlechte Haltung zahlt sich nie aus, kriegst einen Puckel und so weiter. Einen Buckel hat Helga Surek auch mit 77 Jahren noch nicht. Aber die Ermahnungen der Großmutter klingen noch in ihren Ohren. Gerade sitzen, die rechte Hand geben, Danke sagen. Steh gerade, sitz still, fass nichts an, halt dich ran, sei leise, keine Fehler und beeil dich. Wenn heute eine Oma ihrem Enkel ein Danke entlocken will und fragt, wie heißt das Zauberwort, dann antwortet das Kind verwundert, Hokus Pokus? Schreibe eine Fantasiegeschichte. Verwende Fantasie. Schade, schade, sehr, sehr schade. Trotzdem, der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ist wieder ins Bewusstsein zurückgekehrt. Aber heute geht es weniger um gute Manieren, sondern eher um das Lernen von Sprachen, Schwimmen oder Musikinstrumenten. Psychologin Daniela Golz. Das Sprichwort ist mir in meiner eigenen Kindheit eigentlich so nicht begegnet. Ich kenne das Sprichwort durchaus. Und es begegnet mir eigentlich eher immer wieder in meiner Arbeit, weil ich oft von Eltern eben auch gefragt werde, ne, ist das nicht etwas, was wir jetzt anstoßen müssen? Ist das nicht eine Entwicklung, die jetzt geschehen muss, damit sich dieses Fenster nicht schließt? Da begegnet mir das schon öfter. Mal das hier aus, nicht über den Rand, keine Fehler, komm, beeil dich, frag nicht. Steh gerade, sitz still, komm, essen schlimm nicht so, ist auch Gemüse und beeil dich. Eltern sorgen sich, dass ihr Kind in der Wettbewerbsgesellschaft schlechtere Chancen hat, wenn es nicht früh genug Englisch oder Mathe lernt. Ich sage ihnen, dass sie sich einfach zurücklehnen und entspannen sollen und dass der Alltag, den sie mit ihrem Kind verbringen, durchaus genügend Anreize bietet, um das Kind gut aufwachsen zu lassen. So, let's start with saying hello to everybody, huh? Shall we start with Anna? Frühförderung heißt das neue Zauberwort. I am Anna! Very good! So, one for Margot. In der Helen-Doron-Schule lernen schon Anderthalbjährige ihre erste Zweitsprache. Sie sitzen mit Vater oder Mutter auf dicken, weichen Kissen im Kreis und staunen über die Englischlehrerin Julia Everhardt. Gisela Busch, Master-Franchiser der Helen-Doron-Schule, über die Motive der Eltern. Ich glaube, die Motive sind unterschiedlich. Gemeinsam würde ich sagen, ist das Wissen, dass Englisch, ja, dass wir es früher oder später alle brauchen im Berufsleben, im Erwachsenenleben. Es gibt Eltern, die wissen, dass dieses Sprachfenster in den ersten 7 Lebensjahren stattfindet. Das Erwerben der Muttersprache und dass man dort eben auch mehr als eine ablegen kann. Das sieht man ja an bilingualen Haushalten. Psychologin Daniela Golz. Aus neurowissenschaftlicher Sicht erscheint es durchaus plausibel, sich frühzeitig mit einem Kind in eine fremdsprachliche Umgebung zu begeben. Ich denke, dass man dennoch sich fragen muss, warum möchte ich mit meinem Kind oder mit meinem Baby so einen Kurs besuchen? Ist der Hintergrund, dass ich mit meinem Kind Freude haben will, dass ich mit ihm eine schöne Zeit verbringen will? Ist der Hintergrund, dass ich vielleicht meine eigene Sprachbegeisterung mit dem Kind teilen will und es frühzeitig daran teilhaben lassen möchte? Oder ist der Hintergedanke eher, dass ich das Optimum aus dem Gehirn meines Kindes machen muss und frühzeitig die Weichen stellen muss, um ihm einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen? Das hielte ich für sehr schwierig und auch für schädlich für das Selbstwertgefühl des Kindes und auch für die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Und jetzt lesen wir Pippi Langstrumpf. Ranni raus, Ranni in die Ecke, Chucky Ruhe. Was haben wir zuletzt gelesen? Was hat Pippi zu dem kleinen Onkel gesagt? Antworte im ganzen Satz, wie heißt das, wie heißt das? Eine Zeile frei, du hast 2 Minuten Zeit. Falsch, falsch, falsch, falsch. Der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln. Hat Erich Kästner gesagt, denn Lernen heißt neugierig sein, beobachten, ausprobieren, hören, fühlen, schmecken. Das frühkindliche Lernen oder die frühkindliche Bildung ist geprägt davon, dass ein Kind in einer Umgebung, in der es sich sicher fühlt, ständig seine physische und seine soziale Umwelt erkundet. Und das tut es spielerisch, das tut es selbstgesteuert im besten Falle. Wir brauchen also nicht ständig Angebote zu machen, wir brauchen nicht am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst. Das Kind ist selber dabei, durch Imitation, durch das Ableiten von Gesetzmäßigkeiten, von Regeln, durch Versuch und Irrtum ist es ständig dabei zu lernen. Eigentlich sollten alle Kinder die Chance haben, in geschützter Umgebung ihre Umwelt spielerisch zu erkunden. Das ist Aufgabe der U3-Betreuung in den Kitas. Dort sollen die unter Dreijährigen nicht nur aufbewahrt werden, damit die Eltern arbeiten können, sondern die Möglichkeit haben, sich sprachlich, motorisch und auch im Umgang mit den anderen weiterzuentwickeln. Wie die 11 Kinder der gelben Gruppe in der Kita Longericher Straße. Hallo, du dann. Die Kinder sind neugierig und zeigen großes Interesse für die Journalistin mit dem Mikrofon. Hallo. Hallo. Bitte, komm. Gruppenleiterin Karin Kämmerer. Was spannend ist, wir haben einmal Kinder aus dem sozialen Brennpunkt hier und Kinder aus allen möglichen Ländern. Also wir haben ein vietnamesisches Kind, ein afrikanisches aus Mali, einen serbischen Jungen haben wir. Zweisprachigkeit gehört hier für viele zum Alltag. Zu Hause wird Türkisch, Arabisch oder Vietnamesisch gesprochen, in der Kita Deutsch. Also wir arbeiten viel mit Sprachen. Hier ist so ein richtiges Sprachbad. Ali ist da, Michael ist da, Joel ist da. Die Kinder in der Longericher Straße haben Glück. Zwei hochqualifizierte Vollzeiterzieherinnen und eine Teilzeit-Kinderpflegerin füttern, wickeln, trösten. Aber wenn eine ausfällt, wird es schwierig. Alle meine Entchen. Damit Bildung frühzeitig gut gelingen kann in der Kita, müssten aus meiner Sicht die Gruppen kleiner werden. Es müssten gute, vertrauensvolle, authentische Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern bestehen. Und die Kinder einfach da mit einer sicheren Basis, einer sicheren Bindung die Möglichkeit haben, ihrem spielerischen und selbstgesteuerten Erkunden der Umwelt nachzugehen. Alle meine Entchen. Vieles, das man als Kind leichter lernt, lässt sie später nachholen, wenn auch mit größeren Schwierigkeiten. Instrumente spielen, Fahrrad fahren, schwimmen. Da dient der Spruch von Hänschen und Hans höchstens als Ausrede. Aufs Schwimmen bezogen würde ich sagen, dass er nicht zutrifft, weil man kann das definitiv noch lernen, auch im hohen Alter. Also meine Erfahrung her von den Teilnehmern, die ich bisher alle hatte, war eigentlich durchweg eine positive, sage ich mal, dass die eigentlich immer in der Lage waren, und wenn es auch nur die nicht kompletten Bewegungsmuster zu lernen, aber so weit, dass sie halt in der Lage waren zu schwimmen. Der Sportlehrer Sebastian Seidel gibt Schwimmunterricht im Kölner Agrippabad. Seine Schüler sind zwischen 30 und 60 Jahre alt. Es gibt einmal den kulturellen Aspekt, dass sowohl Männer als auch Frauen aufgrund ihrer kulturellen Herkunft nie die Chance hatten, mit Wasser in Kontakt zu kommen. Dann gibt es einen Teil, der traumatische Erlebnisse erlebt hat. Ja, doch, das hatte ich mal. Ich bin mit dem Autoreifen gelegen, wo ich dann umgeworfen wurde. Und da hatte ich wirklich zu tun, da rauszukommen. Vielleicht war es das. Schwimmschüler Jürgen gehört zu den wenigen, die sich als Erwachsene noch zu einem Kurs anmelden. Die meisten trauen sich nicht mehr, wenn sie es als Kind verpasst haben. Die Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland steigt. Jeder zweite Viertklässler kann sich nicht über Wasser halten. Schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, schade, sehr, sehr schade. Aber es gibt auch Fähigkeiten, die der Mensch nur in einer bestimmten Phase der Kindheit, der sensiblen Phase, vollkommen lernen kann. Zum Beispiel das unterscheidende Sehen. Daniela Golz. Also die Kinder, die unter Bedingungen aufgewachsen sind, wo ihnen bestimmte Erfahrungen eben vorenthalten werden, also die isoliert aufwachsen. Es gibt ja immer so Einzelfälle aus der Literatur, an denen man zwar viel Studien machen kann, aber die sind ja schon auch sehr bewegend und traurig. Und da kann man schon sagen, dass wenn gewisse Erfahrungen für das Sehen nicht gemacht werden konnten, dass ein ausdifferenziertes Sehen später nicht mehr erlernt werden kann. Erziehung ist zwecklos. Die Kinder machen einem sowieso alles nach. Das stammt von Karl Valentin. Ob er wusste, wie recht er damit hatte? Kinder sind ständig dabei, sozial zu lernen, vor allen Dingen implizit. Kinder lernen soziale Kompetenzen ganz viel durch das Modelllernen, ne, durch Imitation, durch Rollenvorbilder. Und aus meiner Sicht lernen Kinder soziale Kompetenzen auch vor allen Dingen, wenn sie möglichst ungestört durch Erwachsene mit ihren Geschwistern, mit ihren Freunden, ja, spielen dürfen, streiten dürfen, Konflikte austragen dürfen. Ein guter Faktor ist sicherlich auch, mit Kindern Achtsamkeit zu praktizieren. Also Achtsamkeit zu praktizieren mit Kindern eröffnet die große Möglichkeit, Mitgefühl, Empathie mit sich selber zu entwickeln, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen zu entwickeln. Und das halte ich für eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Mitgefühl und Empathie für andere zu entwickeln. Die Bedeutung der Empathie für die Entwicklung eines Menschen hat der Psychoanalytiker Arno Grün erforscht. Empathisch ist ja, das ist die Urwahrnehmungsmöglichkeit, mit der wir zur Welt kommen. Wir haben sie durch unser Muskelsystem. So fängt es ja an. Spüren wir ja, wenn wir im Bauch der Mutter liegen und später in ihren Armen, was sie fühlt. Es ist eine ganz direkte Wahrnehmung dessen, was ein anderer Mensch erlebt und fühlt. Aber da ist das Problem. Das, was Kinder so früh, in den ersten Tagen, in den ersten Monaten, über sich selber, über ihre Eltern erleben, wird öfters dann widersprochen, weil es passt nicht in das Bild, die Eltern haben, über wie sie sind und wie die Kinder sein sollten. Und da fängt das Malheur an, dass das, was unser Ereignis ist, und überhaupt die empathischen Wahrnehmungen, den Leid eines anderen, aber auch Freude, dass wir nicht da mitbleiben dürfen. Dann müssen Kinder anfangen, gerecht zu werden dem, was die Eltern möchten. Lässt sich die Fähigkeit zum Mitfühlen wiederfinden, wenn sie in der Kindheit verkümmerte? Arno Grün ist davon überzeugt. Andere Wissenschaftler bestreiten das. Und so wird weiterhin darüber diskutiert, ob zum Beispiel kaltblütige Mörder für immer weggesperrt werden müssen oder ob es eine Möglichkeit gibt, sie wieder in Kontakt zu ihren Gefühlen zu bringen. Auch bei den Tieren sprechen die Forscher von sensiblen Phasen, von Lernen und Prägung. Dr. Alexander Sliwa vom Kölner Zoo. Die Prägung ist eine kurze, sensible Lernphase, meistens in der Jugend von einem Lebewesen, in dem es wichtig ist, dass das Tier sich auf einen bestimmten Reiz prägt. In dem Fall jetzt ein Ort, ein Futter, ein Sozialpartner, also eine sexuelle Prägung in dem Fall. Und die ist dann nach wenigen Tagen, höchstens Wochen vorbei. Und damit ist dieses Gelernte ist dann fest verankert. Das kann man dann nicht mehr durch Versuch und Irrtum oder Sachen ändern. Ein Beispiel für Prägung liefert das berühmte Gänseküken, das in der sensiblen Phase, also gleich nach dem Schlüpfen, den Verhaltensforscher Konrad Lorenz als Mutter erkannte und ihm fortan hinterherlief. Die Prägung auf den Sozialpartner spielt auch bei Hunden eine Rolle. Deswegen ist es natürlich schön, wenn man einen Welpen früh bekommt, dass er sich an seinen Sozialpartner anpasst. Und da gibt es ja auch noch Unterschiede, die man züchterisch herausgearbeitet hat. Es gibt sogenannte Einmannhunde, die prägen sich dann eben auf eine Person und andere Familientiere. Golden Retriever ist ein Familienhund und ein Chow Chow ist ein Einmannhund. Nach der Prägungsphase können Tiere lernen. Durch Versuch und Irrtum, durch Imitation oder durch Üben. Tiere, die in Sozialverbänden leben, sind besonders intelligent. Elefanten zum Beispiel, aber auch bestimmte Vögel und unsere engsten Verwandten, die Affen. Sie sehen aus wie Fips der Affe von Wilhelm Busch. Geschmeidig huschen sie von Ast zu Ast. Sie beäugen das Mikro mit scheuer Neugier und zeigen uns ihre langen Zähne. Das sind hochbedrohte Gelbbrustkapuziner, südamerikanische Affen aus dem Küstenregenwälder von Brasilien. Und sind eigentlich ein Paradebeispiel für auch soziales Lernen, sind hochintelligente Tiere, auch wieder langlebig, leben in komplexen Gesellschaften. Und man hat eben vor einigen Jahren entdeckt, dass sie auch Werkzeuggebrauch betreiben. Das heißt, es gibt Tiere, die benutzen Ambosse und Hämmer, um sehr harte Nüsse zu knacken. Und das ist also ein sehr komplexer Vorgang. Und da brauchen junge Affen eben schon mehrere Jahre, um das zu perfektionieren. Besonders lernfähig sind auch die Graupapageien. Zwei davon leben im Hippodom, einer tropischen Halle, in der die Nilpferde wohnen. Graupapageien können also gut bis 50 Jahre oder älter werden. In den letzten 5 Jahren, seitdem das Haus existiert, haben wir einfach schon gesehen, was die alles lernen. Also zum Beispiel Gino kann hier sämtliche Klingeltöne der Handys nachmachen, kann auch sämtliche der 15 anderen Vogelarten, die hier im Haus herumfliegen, imitieren. Also eigentlich bräuchten wir als Hintergrundgeräusch nur diese Graupapageien. Und sie beschäftigen sich auch mit allen anderen Tieren. Zum Beispiel haben wir hier große Fruchtfledermäuse, Flughunde. Da hängen die sich Kopf unter runter und erzählen was mit denen. Manchmal, wenn sie nicht genügend Stimulation haben, gehen sie zu Besuchern und erzählen denen was. Auch Tiere können also lebenslang lernen. Sie müssen es sogar, wenn sie überleben wollen. Anpassung an neue Umstände. Die wird bei uns Menschen in Zeiten schneller Veränderungen auch immer wichtiger. Ich lerne von meinen Kindern, wie ich den Computer bedienen kann. Da gebe ich den Jüngeren nicht Ratschläge, sondern sie geben mir Ratschläge. Die 77-jährige Helga Surek fühlt sich noch nicht so alt zum Lernen. Fast täglich geht die ehemalige Konferenzdolmetscherin zur Uni. Weil ich finde, dass man nie auslernt. Nie auslernt. Und ich fand es immer ganz wunderbar, mit jungen Leuten zusammenzulernen. Das hält lebendig. Und da brauche ich mich nicht so sehr mit meinen Wehwehchen zu beschäftigen. Ist viel interessanter. Aus Perspektive der Alternsforschung ist das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, widerlegt. Man kann also nicht von einem generellen Abbau kognitiver Fähigkeiten im Alter ausgehen. Dr. Miriam Haller ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Alternsstudien der Universität Köln. Man kann also noch nicht mal generell davon ausgehen, dass Hans nun unbedingt langsamer lernt als Hänschen. Auch da gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen. Die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung kann geringer werden, das kann aber kompensiert werden durch die soziale Intelligenz, das Erkennen von Zusammenhängen und die Anknüpfung eben an schon Gewusstes. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. Hat Benjamin Britten gesagt. Helga Surek hat das Ruder noch gut im Griff. Sie lernt jeden Tag dazu. Zum Beispiel, wie man alte Sprichwörter neu hinterfragt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Es kommt sicher aus dem Handwerksalltag. Da war das ganz klar, dass die Kinder von Schustern, von Schreinern und so weiter doch sicher eingeführt werden mussten in den Beruf des Vaters, auch mithelfen. Was ich allerdings so nebenbei bemerke, man hätte ja auch sagen können, was Fienchen nicht lernt, lernt Josephine niemals. Das ganz klar war schon eine rein männlich geprägte Welt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.